Geworfen auf Hölle und Gleichgültigkeit. Nicht so der Geist mehr will und der Körper begehrt. Und alle Anstrengung ist nicht der Mühe wert. Fall und den Boden drängen.